Kapitel 14 Die Judenjagd. Während der Massaker in Josefow, Lomagi, Serokomla, Konskovola und anderen Orten, sowie an der Liquidierung der Ghettos von Mijirjic, Lukow, Parchev, Razin und Kok, hatten die Angehörigen des Reserve-Polizeibataillons 101 bis Mitte November 1942 an der unmittelbaren Exekution von mindestens 6.500 polnischen Juden und an der Deportation von noch einmal mindestens 42.000 Opfern zu den Gaskammern von Treblinka mitgewirkt. Doch damit war ihre Rolle bei der Massenmordkampagne noch nicht beendet. Sobald die Städte und Ghettos im nördlichen Abschnitt des Lubliner Distrikts von Juden geräumt waren, bekam das Bataillon den Auftrag, nun noch all jene aufzuspüren und systematisch zu eliminieren, die bei den vorangegangenen Einsätzen entkommen waren und sich nun versteckt hielten. Kurz gesagt, sollte das Bataillon dafür sorgen, dass die Region völlig judenfrei wurde. Am 15. Oktober des Vorjahres hatte Generalgouverneur Hans Frank verfügt, jeder Jude, der außerhalb des Ghettos angetroffen werde, sei vor ein Sondergericht zu stellen und zum Tode zu verurteilen. Diese Anordnung ging zumindest teilweise auf eine Bitte deutscher Amtsärzte in Polen zurück, die glaubten, dass die verhungernden Juden nur durch drakonische Maßnahmen davon abzuhalten wären, auf der Suche nach Lebensmitteln heimlich die Ghettos zu verlassen, wodurch die Gefahr einer Ausbreitung der in den Ghettos wütenden Typhusepidemie bestand. So hatte sich beispielsweise der Leiter der Abteilung Gesundheitswesen im Distrikt Warschau, Dr. Lamprecht, für die Einführung eines Gesetzes ausgesprochen, das den Aufenthalt von Juden außerhalb der Ghettos mit dem Tode durch Aufhängen bedrohen sollte, damit ihre Angst davor größer wäre als die Angst vor dem Hungertode. Im Hinblick auf die Durchführung des Frankschen Erlasses wurde jedoch schon bald darüber geklagt, dass für den Transport der festgenommenen Juden nicht genügend Begleit- und Wachkommandos zur Verfügung stünden, außerdem die Entfernungen zu groß und die Prozesse vor den Sondergerichten zu langwierig und zeitaufwendig seien. Dabei wäre eine einfache Lösung denkbar. Man müsste nur auf jegliche Gerichtsverfahren verzichten und alle Juden, die außerhalb der Ghettos angetroffen würden, auf der Stelle erschießen. Bei einer Besprechung der Distriktchefs mit Frank äußerte der stellvertretende Warschauer Distriktchef am 16. Dezember 1941, dankbar habe man einen Schießbefehl des BDO, Bataillonskommandeur der Ordnungspolizei, aufgrund dessen auf Juden auf den Landstraßen geschossen werden dürfe, begrüßt. Mit anderen Worten, schon bevor Polens Juden systematisch in die Vernichtungslager gebracht wurden, drohte ihnen außerhalb der Ghettos die sofortige Erschießung. Im Distrikt Lublin wurde dieser Schießbefehl allerdings nicht besonders streng befolgt, denn anders als im übrigen Generalgouvernement war dort nur ein Teil der Juden in Ghettos konzentriert. Die Juden, die im nördlichen Teil des Lubliner Distrikts in den kleineren Städten und Dörfern lebten, wurden erst im September und Oktober 1942 in die Durchgangsghettos von Mijirjic und Lukow gebracht. Das Polizeibataillon 306, das vor Trapps Einheit in der Gegend stationiert war, hatte zwar tatsächlich hin und wieder Juden erschossen, wenn sie außerhalb der Ortschaften angetroffen wurden, aber die systematische Jagd begann erst, als alle in Ghettos konzentriert waren und verschärfte sich beträchtlich, nachdem die Ghettos liquidiert worden waren. Ende August wurde Parchev als erstes Ghetto innerhalb der Sicherheitszone des Bataillons vollständig geräumt. Laut Hauptwachtmeister Steinmetz, dessen dritter Zug der zweiten Kompanie dort stationiert war, wurden in diesem Gebiet auch weiterhin immer wieder Juden entdeckt und im örtlichen Gefängnis festgehalten. Gnade befahl Steinmetz, die inhaftierten Juden zu erschießen. Dieser Befehl Oberleutnant Gnades erstreckte sich auch ausdrücklich auf zukünftige weitere Fälle. Ich hatte den Auftrag erhalten, mein Gebiet judenfrei zu halten. Leutnant Drucker konnte sich ebenfalls daran erinnern, Ende August aus dem Bataillonshauptquartier den Befehl erhalten zu haben, dass herumstreunende Juden im freien Lande beim Antreffen an Ort und Stelle zu erschießen seien. Doch bis zur endgültigen Deportation der Juden in die Durchgangsghettos wurde dieser Befehl nicht lückenlos befolgt. Spätestens ab Oktober wurde der Befehl dann aber ernst genommen. Plakate verkündeten überall, alle Juden, die nicht in die Ghettos gingen, würden erschossen. Der Schießbefehl gehörte bei der Kompanie nun zu den regulären Dienstanweisungen, und vor allem vor Streifengängen wurden die Polizisten wiederholt auf ihn hingewiesen. Damit dürfte allen klar gewesen sein, dass in der Sicherheitszone des Bataillons kein einziger Jude mehr am Leben bleiben sollte. Nach offiziellem Sprachgebrauch suchte das Bataillon bei Waldstreifen nach Verdächtigen. Da die noch überlebenden Juden jedoch wie Tiere aufgespürt und erschossen werden sollten, bezeichneten die Angehörigen des Reservepolizeibataillons 101 diese Phase der Endlösung untereinander als Judenjagd. Diese Judenjagd nahm verschiedene Formen an. Am aufsehenerregendsten waren zwei Walddurchkämmungen bei Parchev im Herbst 1942 und Frühjahr 1943, letztere zusammen mit Wehrmachtseinheiten. Dabei wurde nicht nur nach Juden gesucht, sondern auch nach Partisanen und entflohenen russischen Kriegsgefangenen. Doch zumindest der ersten Aktion vom Oktober 1942 scheinen vor allem Juden zum Opfer gefallen zu sein. Georg Leffler, Sternchen von der 3. Kompanie, erinnerte sich. Uns war gesagt worden, in dem Wald hätten sich mehrere Juden versteckt. Wir durchsuchten den Wald also in Schützenkette, konnten jedoch nichts feststellen, denn die Juden waren offensichtlich gut getarnt. Daraufhin durchkämmten wir das Waldstück ein zweites Mal. Hierbei konnten wir jetzt feststellen, dass aus der Erde einzelne Rauchabzugsrohre hervorsteckten. Wir stellten dann weiter fest, dass sich hier Juden in Erdbunkern versteckt hatten. Sie wurden dort herausgeholt, wobei es lediglich bei einem Bunker Widerstand gab. In diesen Bunker stiegen dann einige Kameraden hinein und holten die Juden heraus. Die Juden wurden dann an Ort und Stelle erschossen. Ich erinnere mich, dass sich die Juden mit dem Gesicht zur Erde hinlegen mussten und dann durch Genickschuss getötet wurden. Wer zu diesen Erschießungskommandos eingeteilt wurde, kann ich nicht sagen. Ich meine, es war so, dass die Kameraden, die gerade in der Nähe standen, aufgefordert wurden, sie zu erschießen. Es sind etwa 50 Juden erschossen worden, darunter alle Altersgruppen und beiderlei Geschlechts, denn dort hatten sich ganze Familien versteckt. Diese Erschießung fand in aller Öffentlichkeit statt, es war überhaupt nicht für eine Absperrung gesorgt, denn unmittelbar neben dem Erschießungsplatz standen eine Anzahl Polen aus Parchev. Diese wurden dann, vermutlich von Hoffmann aufgefordert, die erschossenen Juden in einem halbfertigen Bunker zu bestatten. Andere Einheiten des Bataillons konnten sich ebenfalls daran erinnern, Erdhöhlen aufgespürt und Juden in Gruppen von 20 bis 50 Personen erschossen zu haben. Ein Polizist schätzte die Gesamtzahl der Opfer bei der Durchkämmungsaktion im Oktober auf 500. Im Frühjahr stand man dann vor einer etwas anderen Situation. Den wenigen überlebenden Juden war es größtenteils gelungen, sich Gruppen von Partisanen und entflohenen Kriegsgefangenen anzuschließen. Bei einer Durchkämmung wurde ein Waldlager geflohener Russen und Juden entdeckt, die sich mit Waffen zur Wehr setzten. Etwa 100 bis 200 Juden und Russen wurden getötet. Im Bataillon gab es mindestens einen Toten. Trapps Adjutant, Leutnant Hagen, wurde versehentlich von eigenen Leuten erschossen. Eine Reihe von Juden war zum Arbeiten auf verschiedene große Gutshöfe geschickt worden, die von den deutschen Besatzern konfisziert und nun unter eigener Verwaltung bewirtschaftet wurden. Auf dem Gut Jablon bei Parchev trieb eine Einheit des Zugs von Hauptwachtmeister Steinmetz die 30 jüdischen Arbeiter auf Lastwagen, fuhr mit ihnen zum Wald und tötete jeden mit einem inzwischen zur Routine gewordenen Genickschuss. Der deutsche Gutsverwalter, der über die bevorstehende Liquidierung seiner Arbeitskräfte nicht informiert worden war, beschwerte sich vergebens. Auf Gut Pannwitz bei Pulawi stand der deutsche Verwalter hingegen vor dem umgekehrten Problem, zu viele jüdische Arbeitskräfte zu haben. Auf seinem Gut suchten immer wieder Juden Zuflucht, die aus den Ghettos in die umliegenden Wälder geflohen waren und sich bei seinen Arbeitsjuden Hilfe und Nahrung erhofften. Jedes Mal, wenn die Gutsverwaltung bei der Zahl ihrer jüdischen Arbeiter einen auffälligen Zuwachs bemerkte, rief sie Hauptmann Hoffmann an, der dann ein deutsches Polizeikommando schickte, das die überzähligen Juden erschoss. Als Hoffmann ins Lazarett kam, stellte sein Nachfolger, Leutnant Messmann, ein Sonderkommando auf, das im Umkreis von 50 bis 60 Kilometern in Pulavi systematisch kleinere Gruppen von jüdischen Arbeitern eliminierte. Nach Aussage des Fahrers von Messmann, Alfred Spärlich, Sternchen, wurde dabei folgendermaßen vorgegangen. In den Fällen, wo der Gutshof und die Unterkunft der Juden in schneller Fahrt erreicht werden konnte, machten wir es so, dass ich mit erhöhtem Tempo in den Hof einfuhr, die Gendarmerie dann absprang und sofort zur Unterkunft der Juden eilte. Es wurden dann alle anwesenden Juden herausgetrieben und auf dem Gutshof bei Strohdiemen, Kartoffelmieten und Mistkuhlen erschossen. Die Opfer wurden fast immer nackend auf dem Boden liegend mit einem Genickschuss erschossen. War der Weg zum Gutshof jedoch leicht einzusehen, dann näherten sich die Polizisten vorsichtig zu Fuß, damit ihre Opfer nicht vorzeitig flohen. Auf Höfen, die in Waldnähe lagen, fanden die Polizisten regelmäßig weit mehr Juden als erwartet vor. Einige Juden hatten dadurch überlebt, dass sie sich, statt im Wald, in der Stadt versteckten, doch auch sie wurden nach und nach aufgespürt. Der denkwürdigste Vorfall ereignete sich in Kok, wo ein polnischer Dolmetscher, der für die Deutschen arbeitete, ein Kellerversteck meldete. Vier Juden wurden dort festgenommen. Bei der anschließenden Befragung gaben sie ein weiteres Kellerversteck preis, das sich in einem großen Haus am Stadtrand befand. Da man keinerlei Schwierigkeiten erwartete, gingen nur ein deutscher Polizist und der polnische Dolmetscher dorthin. Doch in diesem äußerst seltenen Fall waren die Juden bewaffnet und der Polizist wurde beschossen. Er holte Verstärkung und ein Scharmützel begann. Vier oder fünf Juden kamen am Ende bei einem Ausbruchsversuch ums Leben und 8 bis 10 weitere wurden tot oder schwer verletzt im Keller gefunden. Nur 4 oder 5 wurden unverletzt gefangen genommen. Auch sie wurden verhört und noch am selben Abend erschossen. Dann machten sich die deutschen Polizisten nach der Hausbesitzerin auf die Suche, einer Polin, die rechtzeitig hatte fliehen können. Man fand sie in ihrem Elternhaus in einem nahegelegenen Dorf. Leutnant Brandt stellte den Vater vor eine schwere Wahl, entweder sein Leben oder das seiner Tochter. Der Mann lieferte seine Tochter aus und sie wurde an Ort und Stelle erschossen. Am häufigsten fand die Judenjagd in Form kleinerer Waldpatrouillen zur Liquidierung einzelner von Informanten gemeldeter Bunker statt. Das Bataillon baute ein Netz von Vertrauensmännern und Waldläufern auf, die nach Verstecken von Juden suchten. Zahlreiche Polen informierten auch von sich aus die deutschen Stellen, wenn Juden bei ihrem verzweifelten Überlebenskampf Nahrungsmittel von in Waldnähe gelegenen Feldern, Höfen oder Dörfern gestohlen hatten. Ging bei einer Ortspolizeikommandatur eine solche Meldung ein, dann wurde eine kleine Polizeistreife losgeschickt, um die versteckten Juden aufzuspüren. Der Ablauf war dabei fast immer der gleiche. Die Polizisten ließen sich von den Polen direkt zu den Erdhöhlen führen und warfen Handgranaten hinein. Wer von den Juden diesen ersten Angriff überlebte und aus dem Bunker herauskam, musste sich mit dem Gesicht nach unten auf den Boden legen und wurde mit einem Genickschuss getötet. Die Bestattung der Leichen wurde regelmäßig den Bewohnern des nächsten polnischen Dorfes überlassen. Diese Streifengänge kamen zu häufig vor, als dass sich die meisten Polizisten später noch hätten erinnern können, wie viele sie genau mitgemacht hatten. »Es war mehr oder weniger unser täglich Brot«, meinte einer dazu. Diese Redewendung gebrauchte auch ein anderer Polizist im Zusammenhang mit der Judenjagd. Am Verhalten ihrer Streifenführer konnten die Männer leicht erkennen, ob ihnen ein Kampf mit Partisanen bevorstand oder ob sie nur nach gemeldeten Juden suchten, von denen anzunehmen war, dass sie keine Waffen hatten. Nach der Aussage mindestens eines Polizisten diente der größte Teil der Streifengänge der Jagd auf Juden. Derartige Einsätze waren unsere Hauptaufgabe, und sie waren gegenüber echten Partisaneneinsätzen weitaus in der Überzahl. Mit diesen Streifengängen zur Jagd auf überlebende Juden schloss sich beinahe der Kreis. Die Männer vom Reserve-Polizeibataillon 101 erlebten Ähnliches wie in Josefow. Während der großen Deportationsaktionen waren praktisch alle Polizisten zumindest bei Absperrungsmaßnahmen eingesetzt gewesen. Sie hatten Massen von Menschen in die Züge getrieben, sich aber innerlich von deren Ermordung am anderen Ende der Bahnstrecke distanzieren können. Ihnen war das unerschütterliche Gefühl geblieben, nichts mit dem weiteren Schicksal der von ihnen deportierten Juden zu tun zu haben. Doch bei der Judenjagd war es anders. Da standen sie ihren Opfern wieder von Angesicht zu Angesicht gegenüber, und das Töten war kein unpersönlicher Akt. Außerdem, und das war noch wichtiger, hatte jeder einzelne Polizist wiederum ein beträchtliches Maß an Entscheidungsfreiheit. Daran, wie diese genutzt wurde, zeigte sich, wie weit das Bataillon bereits in harte Männer und Weichlinge gespalten war. In den Monaten, die seit dem Einsatz in Josefow vergangen waren, hatten sich viele Bataillonsangehörige zu gefühllosen, gleichgültigen und in manchen Fällen auch sehr eifrigen Mördern entwickelt. Andere hingegen machten bei Morden nur in begrenztem Maße mit und hielten sich heraus, sobald das ohne große Mühe und allzu unangenehme Folgen möglich war. Nur einer unangepassten Minderheit gelang es jedoch, sich eine ständig bedrohte Sphäre moralischer Autonomie zu bewahren, aus der sie den Mut schöpften, sich dem gemeinschaftlichen Morden durch listiges Verhalten gänzlich zu entziehen. Was nun die Mordfreudigen unter den Bataillonsangehörigen betrifft, konnte sich die Frau von Leutnant Brandt, Sternchen, lebhaft an einen Vorfall erinnern, den sie während eines Besuchs bei ihrem Mann in Polen erlebt hatte. »Ich saß eines Morgens mit meinem Manne im Garten seiner Unterkunft beim Frühstück, als ein einfacher Mann seines Zuges auf uns zukam, stramme Haltung einnahm und erklärte, »Herr Leutnant, ich habe noch kein Frühstück gehabt.« Als mein Mann ihn fragend ansah, erklärte er weiter, »Ich habe noch keinen Juden umgelegt.« Dieses Ganze klang so zynisch, dass ich empört den Mann mit harten Worten zurechtgewiesen und ihn, glaube ich, auch als Lumpen bezeichnet habe. Mein Mann hat diesen Polizisten wieder weggeschickt und mir dann noch Vorwürfe gemacht und mir erklärt, ich werde mich mit meinen Äußerungen noch um Kopf und Kragen bringen. Die wachsende Gefühllosigkeit zeigte sich auch im Verhalten der Polizisten nach solchen Liquidierungsaktionen. Nach Josefow und den ersten Erschießungen waren die Männer erschüttert und verbittert in ihre Quartiere zurückgekehrt, hatten keinen Hunger gehabt und keinerlei Bedürfnis verspürt, über das, was sie gerade getan hatten, zu sprechen. Durch das unaufhörliche Töten stumpften sie mit der Zeit gegenüber solchen Empfindungen ab. Am Mittagstisch machten sich einige Kameraden über die Erlebnisse, die sie während der Aktion gehabt hatten, lustig, entsann sich ein Polizist Jahre später bei der Vernehmung. Aus ihren Erzählungen konnte ich entnehmen, dass sie eine Erschießungsaktion hinter sich gebracht hatten. So erinnere ich als besonders krassen Fall, dass einer der Männer zum Besten gab, dass wir nun Juden prägen, prägen, ein norddeutscher Ausdruck für Hirn, essen. Diesen Witz hatte nur der Zeuge nicht besonders lustig gefunden. In einer solchen Atmosphäre war es für die Offiziere und Unteroffiziere nicht schwer, Erschießungskommandos oder Streifen für die Judenjagd zusammenzustellen. Sie brauchten nur nach Freiwilligen zu fragen. Dieser Punkt wurde besonders von Adolf Bittner, Sternchen, hervorgehoben. Ich muss vor allen Dingen mit aller Entschiedenheit sagen, dass ich für die Exekutionskommandos auf eine entsprechende Anfrage der Vorgesetzten grundsätzlich genug Freiwillige gemeldet haben. Ich muss noch hinzufügen, dass sich sogar zu viele Freiwillige gemeldet haben, sodass einige zurückgestellt werden mussten. Andere äußerten sich nicht ganz so kategorisch, sondern meinten, die Offiziere und Unteroffiziere hätten nicht nur um freiwillige Meldungen gebeten, sondern manchmal noch zusätzlich aus den Reihen der Umstehenden einige Leute bestimmt, mindestens solche, von denen bekannt war, dass sie zum Schießen bereit waren. Hauptwachtmeister Bekemeyer erklärte dazu: Zusammenfassend kann man vielleicht in etwa sagen, dass bei kleineren Aktionen, bei denen nicht so viele Schützen benötigt wurden, genügend Freiwillige zur Verfügung standen. Bei größeren Aktionen, bei denen sehr viele Schützen benötigt wurden, gab es zwar auch viele Freiwillige, aber wenn diese nicht ausreichten, wurden auch andere eingeteilt. Genau wie Bekemeyer machte auch Walter Zimmermann, Sternchen, einen Unterschied zwischen kleinen und großen Exekutionseinsätzen und sagte im Hinblick auf letztere: Auf keinen Fall kann ich mich daran erinnern, dass jemand gezwungen wurde, weiter an den Exekutionen teilzunehmen, wenn er erklärt hatte, nicht mehr zu können. Was die Zug- oder Gruppeneinsätze betrifft, muss ich hier ehrlich bekennen, dass sich bei diesen kleineren Exekutionen stets Kameraden fanden, denen es leichter fiel, die Juden zu erschießen, als den übrigen Kameraden, so dass der jeweilige Kommandoführer keine Mühe hatte, geeignete Schützen zu finden. Wer nicht auf Judenjagd gehen und sich nicht an Erschießungskommandos beteiligen wollte, verhielt sich folgendermaßen. Er machte aus seiner Abneigung gegen die Erschießungen keinen Hehl, meldete sich nie freiwillig dazu und hielt sich von Offizieren und Unteroffizieren fern, wenn Erschießungskommandos oder Streifen für die Judenjagd zusammengestellt wurden. Manche wurden einfach deshalb nie dazu herangezogen, weil ihre Einstellung allgemein bekannt war. Otto Julius Schimke, der in Josefow als erster um eine Entbindung vom Einsatz gebeten hatte, wurde zwar häufig zur Partisanenbekämpfung eingeteilt, doch nie zu einer Judenjagd. »Es ist nicht ausgeschlossen«, so meinte er, »dass man mich wegen dieses Vorfalles von anderen Judeneinsätzen befreite.« Auch Adolf Bittner führte den Umstand, von weiteren Einsätzen dieser Art verschont geblieben zu sein, darauf zurück, dass er frühzeitig und offen seine ablehnende Haltung gegenüber den Judenaktionen zum Ausdruck gebracht hatte. Ich möchte betonen, dass ich vom ersten Tag an innerhalb meines Kameradenkreises keinen Zweifel daran gelassen habe, dass ich alle diese Maßnahmen missbillige und mich niemals freiwillig dazu hergegeben habe. So habe ich gleich bei einer der ersten Durchsuchungen nach Juden einem Kameraden, der in meiner Gegenwart eine Jüdin mit dem Gewehrkolben niederschlug, einen Faustschlag ins Gesicht versetzt. Hierüber wurde eine Meldung geschrieben, dadurch wurde meine Einstellung bei meinen Vorgesetzten bekannt. Offiziell bin ich deshalb zwar nie bestraft worden. Jeder, der den Kommissbetrieb kennt, weiß, dass es auch außerhalb einer offiziellen Bestrafung Möglichkeiten der Schikane gibt, die eine Strafe mehr als ersetzen. So wurde ich zu Sonntagsdienst und Sonderwachen eingesetzt. Bittner wurde jedoch nie einem Erschießungskommando zugeteilt. Auch Gustav Michaelsen, Sternchen, der sich in Josefow trotz der Sticheleien seiner Kameraden zu den Lastwagen verdrückt hatte, wurde aufgrund seines Rufes mit solchen Einsätzen schon bald nicht weiter behelligt. Mit Blick auf die häufige Jagd auf Juden erklärte er: »An mich ist man wegen dieser Unternehmen nicht herangetreten. Die Führer nahmen zu diesen Einsätzen Männer mit, und ich war in ihren Augen kein Mann. Auch andere Kameraden, die meine Einstellung und mein Verhalten zeigten, blieben von solchen Einsätzen verschont.« Als Heinrich Feucht, Sternchen, erläutern sollte, wie es ihm gelungen sei, sich, bis auf eine Ausnahme, aus allen Erschießungsaktionen herauszuhalten, führte er an, er habe sich aus taktischen Gründen von den Zugführern ferngehalten. Man hatte ja immer eine gewisse Bewegungsfreiheit um etliche Meter, und aus der Erfahrung heraus merkte man sehr schnell, dass von dem Zugführer fast immer die nächststehenden Leute eingesetzt wurden. Ich habe daher ständig versucht, meinen Standpunkt möglichst weit vom Mittelpunkt des Geschehens zu halten. Andere versuchten ebenfalls, sich im Hintergrund zu halten, um bei den Erschießungen nicht mitmachen zu müssen. Manchmal genügte es jedoch nicht, sich fernzuhalten oder als Weichling bekannt zu sein, dann bedurfte es einer direkten Verweigerung, um sich dem Töten zu entziehen. Im zweiten Zug der dritten Kompanie entwickelte sich Leutnant Hoppner zu einem eifrigen Judenjäger. Er versuchte in seinem Zug schließlich durchzusetzen, dass jeder bei den Erschießungen mitmachte. Einige seiner Männer, die bis dahin noch nie geschossen hatten, töteten so zum ersten Mal Juden. Doch Arthur Rohrbauch, Sternchen, konnte einfach nicht auf wehrlose Menschen schießen. Dem Leutnant H. war auch bekannt, dass ich das nicht konnte. Schon bei früheren Gelegenheiten hatte er mir gesagt, dass ich noch härter werden müsste. Dem Sinne nach hatte er auch einmal gesagt, dass auch ich noch den Genickschuss lernen würde. Auf einem Streifengang mit Unterführer Heiden, Sternchen und fünf anderen Polizisten stieß Rohrbauch im Wald auf vier Juden, drei Frauen und ein Kind. Heiden befahl seinen Leuten, sie zu erschießen, doch Rohrbauch ging einfach weg. Heiden nahm daraufhin sein Gewehr und erschoss die Juden selbst. Rohrbauch meinte, er habe es Trapp zu verdanken, dass sein Verhalten keine negativen Folgen nach sich zog. Wegen des alten Mannes habe ich meines Wissens keine Schwierigkeiten gehabt. Andere Polizisten waren vorsichtiger und schossen nur dann nicht, wenn sie wussten, dass kein Offizier in der Nähe war und sie den umstehenden Kameraden vertrauen konnten, weil sie ähnlicher Ansicht waren. Bei kleineren Aktionen, so erinnerte sich Martin Detmold, Sternchen, ist es oft vorgekommen, dass man Juden, die aufgegriffen worden waren, wieder laufen ließ. Das geschah dann, wenn man sicher war, dass kein Vorgesetzter etwas davon erfahren konnte. Im Laufe der Zeit wusste man, wie die Kameraden einzuschätzen waren und ob man es riskieren konnte, entgegen den gegebenen Befehlen aufgegriffene Juden nicht zu erschießen, sondern laufen zu lassen. Bei den Angehörigen des Nachrichtenzugs des Bataillons war es nach eigenem Bekunden ähnlich. Wenn sie auf dem Lande beim Verlegen von Leitungen auf Juden stießen und dabei unter sich waren, sahen sie einfach über sie hinweg. Wenn es darum ging, Menschen aus größerer Entfernung und nicht mit einem Genickschuss aus nächster Nähe zu töten, will mindestens ein Polizist nur in die Luft geschossen haben. Wie viele hundert oder wohl eher tausend Juden hat das Reserve-Polizeibataillon 101 im Laufe der Judenjagd erschossen? Darüber sind von dieser Einheit keine Zahlenangaben erhalten geblieben. Wie wichtig die Komponente Judenjagd für die Endlösung war, lässt sich jedoch aus den noch vorhandenen Berichten von drei anderen Polizeieinheiten ersehen. Zu einer Zeit, als die meisten der vor den Ghetto-Räumungen geflohenen Juden längst in ihren Verstecken aufgespürt und umgebracht waren, meldete der Kommandeur der Ordnungspolizei für den Distrikt Lublin, KDO, seinem Vorgesetzten in Krakau, BDO, von Mai bis Oktober 1943 monatlich die Zahl der von seinen Leuten erschossenen Juden, in der folglich auch die enthalten sind, die vom Reservepolizeibataillon 101 getötet wurden. Für diesen Halbjahreszeitraum, lange nach dem Höhepunkt der Exekutionen im Distrikt Lublin, betrug deren Zahl insgesamt 1695. Das entspricht einem Monatsdurchschnitt von 283. Zwei Monate stachen dabei besonders hervor. Der August, in dem noch einmal ein Großeinsatz zum Durchkämmen der Wälder stattfand, und der Oktober, in dem Insassen, die aus dem Vernichtungslager Sobibor ausgebrochen waren, wieder eingefangen wurden. Mehr Aufschluss über die Tötungsquote in der Hochphase der Judenjagd geben die Berichte des Warschauer Gendarmeriezuges. Diese nur 80 Mann starke Einheit, zu deren Aufgaben Streifengänge in den umliegenden Städten und ländlichen Gebieten gehörten, wurde von Leutnant Liebscher kommandiert, der dafür berüchtigt war, dass er sich eifrig und energisch an der Endlösung beteiligte. Aus seinen Tagesmeldungen geht hervor, dass seine Einheit vom 26. März bis zum 21. September 1943 insgesamt 1094 Juden umgebracht hat, also durchschnittlich rund 14 Juden pro Polizist. Die Monate April und Mai ragen, was kaum überraschen dürfte, besonders hervor, da die Juden damals verzweifelt versuchten, der endgültigen Liquidierung des Warschauer Ghettos zu entkommen und auf ihrer Flucht Liebschers Territorium durchqueren mussten. Dessen Berichte enthalten jeweils eine detaillierte Schilderung der verschiedenen Vorkommnisse des Tages und schließen mit der Rubrik »Nach den bestehenden Richtlinien verfahren« unter der einfach Datum, Ort und Anzahl der männlichen und weiblichen Juden vermerkt sind. Am Ende hielt er auch diese Überschrift für überflüssig und listete ohne jede weitere Erläuterung nur noch Datum, Ort und Anzahl der jüdischen Männer und Frauen auf. Von seiner Situation her war das Reserve-Polizeibataillon 101 vielleicht noch am ehesten mit einer Kompanie des Reserve-Polizeibataillons 133 vergleichbar, die in Rawa Ruska, im östlich von Lublin gelegenen Distrikt Galizien, stationiert war. Aus 6 Wochen Berichten geht hervor, dass diese Kompanie in der Zeit vom 1. November bis 12. Dezember 1942 481 Juden exekutierte, die sich in ihren Verstecken der Deportation entzogen hatten oder auf dem Weg nach Belzec vom Zug abgesprungen waren. Somit tötete jeder Kompanieangehörige in diesem kurzen Zeitraum von 6 Wochen durchschnittlich rund 3 Juden in einem Gebiet, das bereits mittels Deportationen geräumt war und durch die Jagd auf Juden judenfrei gehalten wurde. Obwohl der Judenjagd bisher kaum Aufmerksamkeit geschenkt wird, war sie eine wichtige und statistisch signifikante Phase der Endlösung. Auf diese Weise fand im Generalgouvernement ein nicht unerheblicher Prozentsatz der jüdischen Opfer den Tod. Und von statistischen Überlegungen einmal abgesehen, ist die Judenjagd in psychologischer Hinsicht ein Schlüsselelement zur Erforschung der Mentalität der Täter. Viele der deutschen Besatzer dürfen in Polen mehrfach Ghetto-Räumungen mit angesehen oder mit durchgeführt haben, doch waren das für den Einzelnen nur ein paar kurze Momente im Leben, die sich leicht verdrängen ließen. Die Judenjagd war jedoch keine kurze Episode, sondern eine hartnäckige und unbarmherzige, über längere Zeit andauernde Hetzjagd, bei der die Jäger ihre Beute aufspürten und in direkter, persönlicher Konfrontation töteten. Hier handelte es sich nicht um eine vorübergehende Phase, sondern hier war die permanente Bereitschaft und Absicht vorausgesetzt, auch noch den letzten Juden, den man finden konnte, umzubringen.